Elliot spielt der Kleinen den Ball zu. Der Ball rollt über das Gras bis ins Rosenbeet. Elisabeth will ihn nicht holen. Sie weiß, dass die Rosen stechen. Da läuft der Bruder hin, schlängelt sich zwischen die Blüten, biegt sie mit den Ellenbogen beiseite und stößt mit dem Fuß den Ball zurück auf den Rasen. Die Rosen vermischen ihr Rot mit dem tieferen Rot eines Bougainvillea-Strauchs, der an der Hauswand wächst und das Wohnzimmerfenster mit seinen Blüten überwölbt. Mit dem Adler fahren sie am Vormittag die Küstenstraße entlang ostwärts. Adler, sagt Arthur, der Senior, deutsche Wertarbeit. Ja, sagt er, Ludwig. Die liefern bis hierher? Fragt der Vater. Ja, sagt Ludwig, uns haben sie doch auch bis hierher geliefert. Neben ihm sitzt seine Mutter Hermine, auf dem Rücksitz Arthur, der Vater, und Anna. Arthur und Hermine, Ludwigs Eltern, sind zu Besuch. 2 Wochen später fahren sie wieder heim. Anna hat den Schwiegereltern zu Ehren ihr weißes Kostüm angezogen. Ein Jackett und ein Rock, in Klammern Peek und Kloppenburg, zum Zwecke der Auswanderung angeschafft, Anfang 1936, 43 Mark, 70 Pfennig. Heim. Auf dem Nachbargrund ist viel Betrieb. Die Vermesser sind da. Ein paar Handwerker und der Bauherr, ein Architekt aus Berlin. Der steht in Knickerbockern da und grüßt herüber. Heil. Komm, ich heb dich rauf, sagt Ludwig, der Onkel, zu Doris, seiner Nichte. Die Kiefer hat, etwa in Höhe seiner Schultern, einen hölzernen Buckel. Dort hinauf hebt er das Kind. Und was siehst du? Fragt er. Einen Kirchturm, sagt Doris und zeigt auf den See. Ach, sagt der Senior, was für ein Anblick. Paradiesisch, sagt Hermine, die Mutter. Arthur und Hermine, Ludwigs Eltern, sind zu Besuch. Für das Foto, das ein anderer Ausflügler von ihnen macht, setzt seine, Ludwigs Frau Anna, sich auf die Kühlerhaube des Adler. Die Mutter Hermine lehnt sich an das Mäuerchen, hinter dem der Berg steil zum Meer hin abfällt. Sein Vater Arthur und er stehen hinter den Frauen. Die Bergkette auf der anderen Seite der Bucht hält als Hintergrund die 4 zusammen. Nach dem Mittagessen werden sie hinunterfahren, zur Lagune, zum Strand, vielleicht schwimmen. Die Wasser des Indischen Ozeans sind warm und sanft, im Gegensatz zur Westküste, wo der Atlantische Ozean wütet. 2 Wochen später fahren Arthur und Hermine, Ludwigs Eltern, wieder heim. »I don't want any more«, sagt die kleine Elisabeth und rennt ins Haus. Elliot nimmt den Ball in die Hände, lässt ihn ein paar Mal zwischen seiner Hand und dem Boden auf- und abspringen, dann geht auch er hinein. Das Haus ist jetzt, mitten im Sommer, so aufgeheizt, dass die Kerzen am Weihnachtsbaum sich schon wieder verbiegen. »Stell dir vor«, sagt der Senior, »mit hochgekrempelten Hosenbeinen steht er im warmen Wasser der Lagune. Meine Rennjolle ist im Frühling gekentert, kurz vor dem Ufer.« »Dein Vater ist selbst reingegangen und hat sie umdrehen geholfen«, sagt Hermine, die Mutter. Die Hosen hochgekrempelt im Indischen Ozean.« »Der Junge aus dem Dorf, der sie rübergesegelt hat von der Werft, war ganz blass«, sagt die Mutter. »Einen Moment lang, musste dir denken, war er unter dem Boot. Das hat ihm Angst gemacht.« Arthur und Hermine, Ludwigs Eltern, sind zu Besuch. 2 Wochen später fahren sie wieder heim. Heim. Wenn es regnet, riecht man die Blätter des Waldes und den Sand. Alles klein und mild. Die ganze Landschaft dort am See, so überschaubar. Die Blätter und der Sand so nah, als könne man sie sich, wenn man nur wolle, überziehen. Und der See leckt immer nur schwach am Ufer, leckt an der Hand, die man in ihn hineinsteckt, wie ein junger Hund. Und das Wasser ist weich und flach. Elisabeth hat Ludwig die Kleine genannt, nach seiner eigenen Schwester. Als sei seine Schwester so tief in die Erde gerutscht, dass sie auf der anderen Seite wieder herausgekommen ist, durch die Erde gerutscht und im selben Jahr auf der anderen Seite der Welt von seiner Frau wieder geboren. Und Elisabeths, seiner Schwester, Tochter Doris? Das Blech der Spaten fährt mit scharfem Geräusch an den Kieseln vorbei in die Erde. Links auf dem Nachbargrund wird die Baugrube ausgehoben. Heil,